Hallo Popfans, hier sind sie wieder. Mickeys internationale Top-Hits. Und gleich geht's richtig fetzig los mit Bad Boys Blue und ihrem neuesten Hit Don't Walk Away Suzanne. Back on top, Les McCune, der ex-Bay City Roller mit seiner brandneuen baumstarken Single She's a Lady. Richtig, das ist er. Und er darf auf Mickeys internationaler Hitparade natürlich nicht fehlen. Disco-Superstar Dan Harrow. Jetzt mit Born to Love wieder auf Hitkurs. Heute noch ein Geheimtipp. Die drei Jungs von The Buckbeats. Morgen vielleicht schon ein internationaler Top-Hit. Ihre heiße Debütscheibe Daydream. Ja, da flippen die Teenies in ganz Europa total aus. Hier ist Eros Ramazzotti. Der junge Mann mit der sanft rauchigen Stimme. Hier ist die neue Hitsingle von Italiens Topstar Nummer 1. Senza perderci di vista. So, Freunde, das war's wieder einmal. Mickeys internationale Hitparade. Übrigens, nur in Mickey Mouse.